euch wiedersehen. Dein Wort und tödliche Gefahren. Die Götter mögen mich bewahren. Dein Wort und tödliche Gefahren. Die Götter mögen mich bewahren. Du bist am Tod errichtet gehen, ich flüstert dieser Sahnung ein. Der Götter Willen mag geschehen. Irgend soll mir Gesetze sein. O liebtest du, wie ich dich liebe, du würdest nicht so ruhig sein. Du würdest nicht so ruhig sein. Glaub mir, erfühlet gleiche Triebe, werd ewig deine Treue sein. Werd ewig deine Treue sein. Die Stunde schlägt, nun müsst ihr scheiden. Du sind der Trennung leiden. Die Stunde schlägt, nun müsst ihr scheiden. Du sind der Trennung leiden. Amino muss nun wie Amina, man fort. Ich muss mir wieder fort. Die Stunde schlägt, nun müsst ihr scheiden. Amino muss nun wie Amina, ich muss mir wieder fort. Nun muss er fort. Muss ich fort. Nun muss er fort. So muss er fort. Tamino! Willst du mich denn gänzlich verlassen? Wenn ich doch wenigstens wüsste, wo ich bin. Papageno, du hättest verdient, auf immer in finsteren Klüften der Erde zu wandern. Die gütigen Götter aber entlassen der Strafe dich. Dafür wirst du aber das himmlische Vergnügen der Eingeweihten nie fühlen. Ja nun, es gibt ja noch mehr Leute meinesgleichen. Mir wäre jetzt ein gutes Glas Wein das größte Vergnügen. Sonst hast du keinen Wunsch in dieser Welt? Mir wird ganz wunderlich ums Herz. Ich wünschte, ja, was wünschte ich denn?